So berichtete zum Beispiel Leopold Grünwald, der während des Zweiten Weltkriegs für die tschechische Kommunistische Partei den sudetendeutschen Freiheitssender in Moskau leitete, dass sie immer den Bostoner Sender gehört hätten, um an Informationen zur Weltlage zu kommen. Mit dem Bostoner Sender sind die beiden Radiostationen WRUL und WRUW in Boston gemeint. Sie wurden von einer nicht kommerziellen Organisation, der Worldwide Broadcasting Foundation, betrieben, die den Geist der internationalen Verständigung fördern wollte. Ihr Leiter war der New Yorker Geschäftsmann Walter Lemmon. Über diese beiden Stationen wandten sich Ende 1940 auch der Physiker Albert Einstein und die Schriftsteller Thomas Mann und Franz Werfel an ihre Hörer in Europa. Albert Einstein sprach in einem Interview, das am 24. Oktober 1940 in der Princeton University aufgenommen wurde, über den gegenwärtigen Krieg und die Zukunft Europas. Herr Professor, was wird nach Ihrer Meinung das Ergebnis dieses Krieges sein? Dieser Krieg kann erst dann wirklich zu Ende sein, wenn es gelungen ist, die deutsche Gewaltherrschaft in Europa zu brechen. Es mag sein, dass in der Zwischenzeit nicht immer irgendwo in Europa gekämpft wird. Aber diese Zwischenzeit ist nicht eine Friedenszeit, sondern eine Art Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. In diesem Sinne kann man mit Sicherheit sagen, dass die Befreiung der Europäer ein Ergebnis dieses Krieges sein wird. Weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein. Deshalb sollte jeder sich der Wahrheit bewusst sein. Befreiung ohne organisierte Sicherung der Freiheit für die Zukunft ist nur ein Aufschub. Wie lange kann nach Ihrer Meinung die gegenwärtige Tyrannei in Europa dauern? Die Frage, wie lang wird es dauern, sollte gar nicht gestellt werden. Alles, was Not tut, ist, dass jeder Einzelne in der Zwischenzeit mit all seinem Tun und Denken stets das große Ziel vor allem anderen im Auge hat. Was können die Menschen in den besetzten Gebieten tun zur Erreichung des vor allen gerecht denkenden und fühlenden Menschen ersehnten Zieles? Die Erreichung des Zieles hängt von jeder einzelnen Person ab. Es muss alles daran gesetzt werden, dass keiner sich an den Zustand der Sklaverei gewöhnt. Er soll im Rahmen des Möglichen sein Tun und Trachten in jedem Augenblick so einrichten, dass die Unterdrücker und ihre Organisation keine Förderung durch sein Wirken erfahren. Er sollte willig Entbehrungen auf sich nehmen, wenn er dadurch die Wirtschaft und Kampfkraft des Feindes schwächen kann. Dem europäischen Menschen kann seine Unabhängigkeit nicht geraubt werden, solange er unentwegt an ihr festhält.